Die Taekwondo-Kämpferinnen und Kämpfer der TVRK, die an den 12. Weltmeisterschaften der Jugendlichen und den 7. Weltmeisterschaften der Alten in Taekwondo teilnahmen, kehrten am 15. September mit dem Zug zurück. Bei diesen Meisterschaften gewannen sie 4 Siegerpokale, 17 Gold, 8 Silber und 2 Bronze und belegten den 1. Platz in der Ländergesamtwertung. Sie triumphierten in den Disziplinen Einzelsparring der Damen und der Herren, Mannschaftssparring der Damen, der Mannschaftspattern der Damen und der Herren, Einzelpattern der Damen und der Herren, Selbstschutztechnik der Damen und der Herren und Einzelspezialtechnik der Damen.